In seinen zahlreichen Geschichten über Männer, die hauptsächlich ohne handelnde Frauen auskommen, schildert Ovid unter anderem die Geschichte des bildhauenden Königs von Zypern namens Pygmalion, der Ärger mit den sogenannten Propoetiden hat, den Töchtern des Propoetus aus der Stadt Amathus. Die Propoetiden werden als lüsterne, zügellose Frauen ohne jedes Schamgefühl beschrieben. Sie hatten Venus, die Göttin der Liebe, nicht verehren wollen und müssen sich nun zur Strafe den Männern wie Prostituierte anbieten. Pygmalion ist von den ruchlosen Propoetiden so angewidert, dass er lieber ganz allein ohne Frauen lebt und sich auf seine Bildhauerei konzentriert. Gleichwohl schnitzt er eines Tages aus weißem Elfenbein die Gestalt einer vollkommenen Frau, in deren Schönheit er sich verliebt. Fortan liebkost und beschenkt er die Statue, seine ganz persönliche Liebespuppe, die keine Widerworte gibt, maximal treu ist und ihn auch nicht mit ihrer Sexualität überfordert. Irgendwann bittet er die Göttin Venus, seine zukünftige Frau möge doch genauso sein wie diese Statue, woraufhin diese zum Leben erwacht. Fußnote: Die maßgeschneiderte Frau findet sich in Literatur, Kunst und Filmgeschichte in unterschiedlichsten Variationen, ob buchstäblich gebaut wie in Frankensteins Braut oder als eine körperlose, programmierte Persönlichkeit wie in Hair von 2013 von Spike Jonze. In Ruby Sparks von 2012 von Valerie Faris und Jonathan Dayton wiederum findet ein Schriftsteller heraus, dass er die Frau seiner Träume herbei und nach Belieben umschreiben kann, wodurch er die frauenfeindliche Dunkelheit dieses Topos ergründet. Als sie sich ihm im Rahmen ihrer von ihm so geschriebenen freiheitsliebenden Persönlichkeit entzieht, will er ihr beweisen, dass er die Kontrolle über sie hat. Diese Macht kulminiert in einer Szene, in welcher er sie bis zum Zusammenbruch springen lässt, während sie die ganze Zeit »Ich liebe dich« rufen muss. Ende der Fußnote.